السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى ذات رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض إزدهار ده همل وما بينهما، إزدهار ده إزدهار ده همل ده أرض والأرضسن وسفيشن بايد ليكس، فاعبده زودين إيم واصطبر لعبادته ومزايد بهغلش إن زين دينز إم أغابنش نشبخاخ. Es gibt einen Unterschied zwischen Isbir und Istabir. Ich probiere das hier zu zeichnen und er sagt mir, was ist der Unterschied zwischen Isbir nicht vom Sinn her, nur vom Struktur und Aufbau des Wortes und Istabir. Istabir. Was ist der Unterschied zwischen Isbir und Istabir? Nicht vom Sinn her, vom Struktur, vom Zeichen, vom Aufbau des Wortes. Wer kann mir das sagen, bitte? Isbir, Istabir. Vom Zeichen her, nicht vom Sinn. Da. Isbir, Istabir. Es gibt hier ein Ta. Ist dazu Ta gefügt. الأصل استبر طاعات استبر استبر الأصل لا يدفوت استبر اسمه اسي اين نغمارة فايزة اين تا أبا دي بوكشتاب في الإطباق، حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والضاد ضاد. Die vertragen keine Tja nachher. Es, die verlieren, die ablehnen das. Ein Tja nachher kommt. Deshalb, die Tja wird Ta sein. Wie Mustafa wird umwandern zu Ta, von Tja zu wandern zu Ta. Wie Mustafa. Vorher kommt ein Ta von Huruf, Itbaq. فتقلب Tja Ta'an. Mustafa. Also der Unterschied zwischen Isbir und Istabir ein Ta. Und die Regel in arabischer Sprache sagt, Ziyadatu fil Mabna, Ziyadatun fil Ma'na. Das Zufügen im Struktur und Aufbau des Wortes weist auf ein Zufügen im Sinne hin. Also Isbir ist nicht wie Istabir. Das heißt, hab was anderes als Sabr, mehr als Sabr. Er ist der Herr der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen beiden liegt. So diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Istabir, das heißt, hab mehr Geduld. Das ist ein Sinn, der mehr als Isbir. Und das Wissen gehört zum Dienerschaft. Das Wissen ist ein Ibadah. Das Wissen braucht Leid. Das braucht Geduld, mehr als Geduld. Braucht Istibar, braucht Fleiß und braucht viel Lesen, braucht und inshallah, dann werden wir die Früchte ernten, inshallah. Also die Regel notieren, die Regel des Zufügen im Struktur und Aufbau des Wortes weist auf ein Zufügen im Sinne hin. Immer wird ein Wort, was dazu gefügt, wie es da wäre, es gibt noch ein Paar. Also der Sinn ist höher geworden. Ich nicht Isber, sei geduldig, also hab etwas anders mehr als Sabr. Also hab Sabr für Sabr. Wir fangen inshallah mit Usul Fiqh. Und wir werden Al-Waraqat als Grundlage für unser Durus. Also das heißt, wir gehen eine Stufe höher. Wir bleiben nicht in die... Wir haben jetzt vier Dinge im Usul Fiqh vorgestellt. Jetzt werden wir Imam Haramain mit Imam Haramain diskutieren über viele Sachen, die er geschrieben hat, und werden eine Stufe hier inshallah gehen. Imam Haramain sagt, die Urteile sind sieben. Al-Wajib, Al-Mandub oder Al-Mustahab, Al-Makruh, Al-Mubah, Al-Sahih, Al-Batil. Das Wort im arabischen Sprach oder in alle Sprachen, das Wort ist ein Behälter oder ein Gefäß, welches mit Sinnen gefüllt wird. Jedes Wort wird gefüllt mit Sinnen. Es gibt ein paar Worte, die vertragen nur einen Sinn, wie zum Beispiel vier. Wenn jemand dir vier sagt, das heißt nicht, dass es fünf oder drei oder eins, es ist vier. Also vier ist ein Wort, ist ein Behälter. Dieser Behälter wird gefüllt nur mit dem Sinn vier, nicht anders. Es gibt Worte, die vertragen mehr als zwei Sinne, wie zum Beispiel Ein. Al-Ein, das ist die Auge. Entweder Organ oder Gold ist auch Ein im Arabisch. Al-Jesus, der Spion oder die Wasserquelle. Die Wasserquelle ist auch ein. Also das Wort, dieser Behälter verträgt viele Sinne. Es gibt auch Worte, die tragen nur zwei Sinne, wie Al-Qur'an. Al-Qur'an entweder bedeutet Al-Hayd, Krieg, oder Al-Tuhr, Reinheit nach dem Hayd. Das ist im arabischen Ausdruck. Im Fachausdruck, durch den Fachausdruck definieren die Wissenschaftler die speziellen Worte eines Wissens, damit die Sinne, die im Wort sind, nicht rausgehen, damit die Sinne rein bleiben und damit auch die Sinne, die außen sind, nicht reinkommen. Das ist ein heißes Al-Had. Al-Had. Der Wissenschaftler sagt, Inna mabadi'a kulli ilmin ashara. Al-Haddu. Al-Hadd, jeder Wissen hat zehn Prinzipien. Erste Prinzip eines Wissens ist Al-Hadd. Was bedeutet Wissen? Was bedeutet das? Wir wissen, was Usul Fiqh ist. Wir wissen schon, was Usul Fiqh ist. Aber wir sprechen jetzt über die Aussage von Imam Haramain, die Urteile sind sieben. Die Urteile, das Urteil ist auch ein Wort. Das ist ein Wort. Verträgt auch viele Sinne. Die Wissenschaftler haben das Wort begrenzt, also haben ein Had gegeben, das Wort. Damit die Sinne, die drin sind im Urteil, nicht rausgehen. Und damit die anderen Sinne, die außen sind, nicht reinkommen. Das ist bloß ein Had. Die Grenze. Das Haus hat auch seine Grenze. Die Erde hat seine Grenze. Die Beziehungen zwischen Menschen haben auch Grenzen. Also das Wort Al-Hadd, das Wort Al-Hadd von Urteil im arabischen Sprache, nicht im Fachausdruck, im arabischen Sprache, normalen arabischen Sprache, heißt Al-Manah. Die Hinderung. man so das Wort in arabischen Sprache bedeutet Al-Manh und im Fachausdruck bedeutet allgemeiner Fachausdruck bedeutet das Herstellen der vollständigen Beziehung zwischen zwei Sachen oder Seiten, entweder mit Bestätigung oder Negation. Ich erkläre das. Das Urteil ist das Herstellen der vollständigen Beziehung zwischen zwei Sachen, entweder mit Bestätigung oder Negation. Du siehst zum Beispiel das Meer. Du sagst, das Meer ist schön. Das Meer ist schön. Wir haben zwei Seiten hier. Wir haben das Meer und Schönheit. Du hast für das Meer festgestellt, dass es schön ist. Das Meer ist schön. Das ist eine Herstellung und eine vollständige Beziehung zwischen die Schönheit und das Meer. Du hast die Schönheit bestätigt für das Meer. Du hast ihm ein Urteil gegeben. Oder das ist Bestätigung, der Feststellung. Du kannst auch negieren. Du sagst zum Beispiel, die Wüste, für dich, die Wüste ist nicht schön. Du hast negiert, das ist eine Negation. Die Beziehung zwischen die Schönheit und das Meer oder die Wüste ist ein Urteil. Das ist ein Urteil im Allgemeinen. Also, die Wissenschaftler jetzt von Osolesiens, die haben eigene Fachausdrücke. Wir haben gesagt, dass das Wort Urteil hat einen Sinn im arabischen Normalsprache, das Element Hinderung. Dass jeder Araber, der Arabisch kann, wenn er hört, Al-Hukm, das Urteil, der weiß Al-Manah, Hinderung, die Hinderung. Und es gibt noch einen Fachausdruck, nur von Logiker und von Usulis und von anderen Deutschen, die beschäftigen sich mit Wissen, die wissen, dass Al-Hukm, wa ithbatu amr li amr au nafi wa hana, ist die vollständige Beziehung zwischen zwei Seiten oder zwei Sachen. Aber die Usulis, die haben ihre eigene Fachausdruck. Die Usulis haben ihre eigene Fachausdruck. Und sie sehen wir in Seite 2. Seht ihr, was ich sehe? Das Urteil sind die Worte Allah. Seht ihr das? Das Urteil sind die Worte Allahs, welche sich auf die Taten des Beauftragten beziehen, indem der Beauftragte beauftragt ist. Das ist jetzt wie ein Gefängnis für das Urteil. Die Usulis haben ihn begrenzt. Das heißt, kein Wort darf raus, auch niemand, nichts, keine andere Sinn darf rein in diese Behälter und Definition. Das Urteil sind die Worte Allahs, welche sich auf die Taten des Beauftragten beziehen, indem der Beauftragte beauftragt ist. Also es gibt hier mit Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Das sind die Einschränkungen. Das Wort wird eingeschränkt, gefesselt, damit, ist wie ein Gefängnis, damit das Wort fest bleibt. Damit alle Sinn hin fest bleiben. Deshalb, diese Worte werden viele Sinne ausschließen. Die werden viele Sinne raus aus diesem Gefäß oder raus aus diesem Behälter, raus. Die schließen viele Sinne aus dieser Definition. Das Urteil sind die Worte Allahs. Was schließt das Wort, die Worte Allah? Was schließt die Aussage, die Worte Allah? Was schließt das aus? Wie kann mir das sagen, bitte? Wenn wir sagen, das Urteil sind die Worte Allahs, was schließt aus? Ja, dass die Worte Allah, okay, Schwester, Worte von Menschen, ja, Worte von Menschen, schließt die Worte von Menschen aus und schließt die Worte von Djinn aus. Und was noch? Können wir auch Tag, aber ja, komm. Tag. Ja, Worte schließen auch Tag. Aber es kommt noch, die Taten kommen noch. Das ist eine andere Einschränkung, nur für Tag. Moment, Moment hier. Also die Worte schließt auch die Worte des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Nein, das schließt nicht die Worte des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, weil die Worte Allah schließen die Aussagen des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ein. Nicht im Begriff von Aqidah, das Wort Allah ist nur für Allah. Wir sprechen über Scharia. Wir sprechen über Khitab. Auf Arabisch heißt das Khitabullah. Khitabullah schließt auch als Sunnah, weil Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ist nur ein Vermittler. Worte von Shaitan, Jinn, Shaitan gehört auch die Jinns. Die Engel, die Worte von Engel, die Worte von Menschen. Die Worte von Menschen, die Worte von Engel, die Worte von Jinn, schließt das aus. Also das Urteil sind die Worte von Allah, welche sich auf die Taten des Beauftragten. Die Taten des Beauftragten schließen auch was aus. Was schließt das aus? Die Taten des Beauftragten. Ja, Schwester, alle Worte, die mit Offenbarung und Inspiration, die Wahi, was zu tun haben, die Scharia, sind eingeschlossen. Ja, die Al-Khitab, weil das Urteil ist, ist Koran und Sunna. Alle Worte Allah subhanahu wa ta'ala, das schließt auch Sunna ein. Weil Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ist nur ein Vermittler, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Oder der nicht beauftragt. Okay, das Schwester sagt, die Taten nicht beauftragt, ja, das schließt, das Wort beauftragt, schließt die nicht beauftragten, wie die Kinder, die Verrückten, die Kuffar, die anderen. Schließt aus. Die Taten des Beauftragten, was schließt das auch? Überlegen Sie bitte. Überlegen Sie bitte mit mir. Die Taten des Beauftragten. Die schließen auch die Worte Allah, welche sich auf die Eigenschaft von Allah beziehen. Oder? Die Worte Allahs, welche sich auf die Eigenschaft von Allah beziehen, sind auch ausgeschlossen. Der nicht beauftragt ist. Ja, die Worte Allah, welche sich auf die Eigenschaft von Allah beziehen, ist auch ausgeschlossen. Und auch die Worte Allahs, welche sich auf die Taten Allahs beziehen, sind auch ausgeschlossen. Und die Worte Allahs, welche sich auf die Geschöpfe, nicht die Taten, die Geschöpfe beziehen, sind auch ausgeschlossen. Und hier, seht ihr unten die Ayat, ja? Ayat Nummer 1. Seht ihr das, ja? Ayat Nummer 1. Bezeugt hat Allah, dass kein Gott da ist, außer ihm selbst. Das ist ein Wort Allah. Ist das ein Wort Allah oder nicht? Das ist Allahs Wort. Aber ist das ein Urteil? Worauf bezieht das Wort Allah? Worauf bezieht sich? Bezeugt hat Allah, dass kein Gott da ist, außer ihm selbst. Allahs Wort. Auf eine Feststellung, das ist kein anderer Ilah gibt. Ja, das ist ein Sinn, ja, okay, das ist kein anderer Ilah gibt. Aber lass uns jetzt in dem Bereich, wo wir sind, im Usul Fiqh, im beschließen was aus ist, aus dem Definition. Allah sagt, bezeugt hat Allah, dass kein Gott da ist außer ihm selbst. Das ist ein Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Das schließt, dieser Wort bezieht sich auf, der Schwester was? Auf? Allah, ja, auf Allah. Ja, Allah. Ja, okay, Allah ist ein Wesen, Eigenschaften und Taten. Allah subhanahu wa ta'ala bezieht sich auf die Existenz. Ja, Existenz Allah. Okay, das, ich glaube, dass eure Fragen sind alle richtig. Schwester, das ist Allah. Du sagst, bezieht sich auf die Existenz. Natürlich, ja, das ist richtig. Das Wort bezieht sich auf das Wesen Allah. Allah hier spricht über sein Wesen. Bezeugt Allah, dass kein Gott da ist außer ihm. Spricht über sich selbst. Pronomen ist außer ihm. Allah spricht über sich selbst. Das ist kein Urteil. Ich beziehe sich nicht auf unsere Taten. Also das wird ausgeschlossen. Das ist kein Urteil. Wir müssen im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala redet über sich selbst. Das ist kein Urteil. Okay, beginnt Ayat 2. Allah, kein Gott ist da außer ihm, dem ewig Lebenden, dem einzig Erhaltenden. Dieselbe Frage. Warum bezieht sich das Wort? Ja, wir helfen uns mit den Seiten, damit wir das verstehen. Eine Eigenschaft. Ja. Man berichtet auf Allah selbst, ja. Okay, die beiden sind richtig. Allah, dein Gott, ist außer ihm. Der erste Teil von er bezieht sich auf Allah selbst. Allah spricht über ihn. Aber die zweite Ayah auf Eigenschaften ist auch Eigenschaften. Erster Teil bezieht sich auf den Wesen Allahs. Zweiter Teil bezieht sich speziell auf seine Eigenschaften. Also ist das ein Urteil? Kann das ein Urteil sein, diese Ehe? Welche sich auf die Taten des Beauftragten beziehen. Indem der Beauftragte beauftragt ist. Wir schließen noch was aus. Jetzt, wir sind diese Behälter sauber. Wir machen diese Behälter sauber. Mit anderen Sinnen, die nicht die Definition gehören. Wir gehen jetzt zur Frage, zu Ayat 3. Allah ist der Schöpfer. Niemand mich ändert das. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Und er ist der Erhalter aller Dinge. Dieselbe Frage. Was schließt das aus? Seine Taten. Es bezieht sich auf seine Taten. Also es ist kein Urteil. Die vierte Ehe ist, und wir hatten euch erschaffen. Dann gaben wir euch die Gestalt. Und wir hatten euch erschaffen, dann gaben wir euch die Gestalt. Dieselbe Frage. Was steht es aus? Und wir hatten euch erschaffen. Also mit wem redet Allah? Über wen redet Allah? Über wen? Euch. Und wir hatten euch erschaffen. Wir taten, ja. Taten Allah, ja. Aber die Ansprache von Allah hier, Menschen und Djinn, euch erschaffen. Ja. Schwester sagt Menschen und Djinn. Schlägst alles andere außer den Menschen aus. Und die Engel. Okay, gibt es andere Antwort? Okay. Und wir hatten euch erschaffen. Dann gaben wir euch die Gestalt. Allah spricht hier über seine Geschöpfe. Nicht über die Taten vom Geschöpf. Allah spricht über die Geschöpfe selbst. Und was sagt unsere Definition? Das Urteil sind die Worte Allah, welche sich auf die Taten des Beauftragten. Also das ist kein Urteil. Das kann kein Urteil sein. Diese Worte beziehen sich nicht auf die Taten des Beauftragten. Er ist es, der euch aus einer einzigen Seele erschuf. Das ist dasselbe. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über seine Geschöpfe. Das Wort Allahs hier bezieht sich auf seine Geschöpfe. Also es ist kein Urteil, ist auch ausgeschlossen. Und gehen wir zu 5, Frage 5, Eier 5. Und am Tage, da wir die Berge vergehen lassen werden. Dieselbe Frage. Und am Tage, da wir die Berge vergehen lassen werden. Also im 4 hier, im 4. In Ayah 4, Allah subhanahu wa ta'ala hat über uns, über die Menschen geredet. Aber hier im 5 spricht subhanahu wa ta'ala über die Berge. Spricht subhanahu wa ta'ala al-Jamal, über die lieblose Körper. Eine Tat Allah. Über lieblose Körper, über die Berge. Und am Tage, da wir die Berge vergehen lassen werden. Also, Khitabullah, das ist Ansprache von Allah. Yata'allaq ist bezieht sich oder hängt, bezieht sich auf die Berge oder seine Geschöpfe oder die Eigenschaften von Allah oder die Taten von Allah oder das Wesen von Allah. Das ist alles kein Urteil. Gehen wir zum Ayah 6, und das ist ganz wichtig. Die Ayah 6 ist sehr wichtig. Obwohl Allah euch und das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat. Ich frage euch jetzt. Also Allah redet hier über unsere Taten hier. Obwohl Allah euch, das ist über uns, redet über uns, und das, was ihr gemacht habt, also das ist unsere Taten hier, was ihr gemacht habt. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Also spricht Allah über unsere Taten hier. Und gehen wir wieder zur Definition des Urteils, sind die Worte Allah, welche sich auf die Taten des Beauftragten beziehen. Also, Allah redet hier über unsere Taten hier. Obwohl Allah euch und das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat. Ist das ein Urteil hier? Eine Minute zu überlegen. Das ist sehr wichtig. Ich habe eine Frage und es ist besser zu verstehen. Wer ist der Beauftragte? Das kommt noch. Wer der Beauftragte ist, es kommt noch. Es ist ein Urteil. Du sagst, es ist ein Urteil, okay. Wer kann noch antworten? kein Urteil. Okay, kein, du sagst kein Urteil. Denke auch, es ist ein Urteil. Okay, es ist ein Urteil. Weil Allah redet hier die Menschen an. Okay, du hast gesagt, warum? Aber die Menschen sind hier nicht beauftragt. Okay, du hast gesagt jetzt, warum? Okay, Schwester, das war's noch. Aber wo ist der Auftrag für den Beauftragten? Wen ist ein Urteil? Ich habe kein Urteil. Ich glaube kein Urteil. Okay, jetzt haben wir zwei Meinungen. Ein paar Schwestern sagen Urteil, andere sagen nicht Urteil. Okay. Gehen wir wieder zur Definition. Das Urteil sind die Worte Allahs. Okay, die erste Einschränkung hat viel, hat die Worte von Menschen, von Djinns, von Engeln ausgeschlossen. Zweite Einschränkung hat die Worte, welche sich auf die Eigenschaften, Taten, Wesen von Allah ausgeschlossen. Und hat auch an was anderes ausgeschlossen. Und zwar die Geschöpfe selbst. Und Menschen oder leblose Geschöpfe. Also es gibt noch eine Einschränkung, das ist ganz wichtig. Es gibt viele, die schreiben Usul Fiqh und die nennen diese Einschränkung gar nicht. Das Urteil sind die Worte Allah, welche sich auf die Taten des Beauftragten beziehen, indem der Beauftragte beauftragt ist. Also das ist sehr wichtig. Gehen wir zu der Ayah. Allah sagt, obwohl Allah euch um das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat. Also Khitab hier, die Ansprache Allah, bezieht sich auf, ja, auf die Taten von Menschen. Aber indem die Menschen nicht beauftragt sind. Allah redet, das ist eine Nachricht. Allah redet, dass Allah auch unsere Taten geschaffen hat. Also es gibt hier keine Urteil. Es gibt kein Urteil hier. Also diese Einschränkung ist sehr wichtig hier. Indem der Beauftragte beauftragt ist, verrichtet das Gebet. Verrichtet das Gebet. Also das Allah spricht mit uns und sagt uns, verrichte das Gebet. Also wir müssen eine Tat durchführen, das Gebet durchführen. Also wir sind beauftragt, das Gebet zu verrichten. Und das ist hier, ist ein Urteil. Also hier ist kein Urteil. Und also ich frage euch jetzt, warum ist es kein Urteil? Ich habe schon beantwortet, aber warum ist das kein Urteil? Allah die Menschen zum Nichts führt. Ja, richtig. Die Tat, weil der Auftrag fehlt, ja, richtig. Die Taten beziehen sich nicht auf einen Auftrag, richtig. Nicht die Taten. Das Wort Allah hier bezieht sich nicht auf einen Auftrag. Das ist hier, das Wort Allah bezieht sich auf die Taten von Menschen, aber indem sie nicht beauftragt sind. Allah redet nur über das, dass Allah unsere Taten geschaffen hat. Und nicht redet über unsere Taten, dass wir was durchführen, was wir machen. Also gibt es hier keinen Befehl, kein Verbot. Das ist kein Urteil. Also wir haben jetzt unsere Definition. Wir wissen, wenn wir jetzt Definition lesen, wir wissen genau, wir haben eine Vorstellung, was kommt raus, was drin bleibt. Jetzt, die Schwester hat gefragt, wer ist der Beauftragte? Es kommt noch ein Das über, wer ist der Beauftragte? Ich antworte, der Beauftragte ist Al-Baligh alladhi yafhamu al-Khitab. Oder? Gibt Wissenschaftler sagen, jemand, der reif ist versteht Al-Khitab, versteht die Ansprache Allah, versteht Al-Quran und Sunnah, versteht die Ayat, zum Beispiel die Kinder zum Beispiel. Sagen wir, kommt jemand und sagt, du sagst, dass so jemand reif und versteht die Ansprache Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt Kinder, die sind 10 und die verstehen besser als Erwachsene. Warum sind diese Kinder nicht beauftragt? Es gibt eine große Diskussion über die Sache, wir werden das sehen. Das Kind mit 10, er versteht Al-Khitab, versteht das. Du sagst, Aqim al-Salah, er versteht, was Salah ist. Er versteht, was Aqim al-Salah, verrichtet das Gebet, versteht das. Aber was er nicht versteht, dass die Absicht, Al-Imtithal, er versteht nicht die Absicht. Absicht, Qasd, er versteht das nicht, Angst vor Allah, Liebe zu Allah, solche Dinge versteht er noch nicht. Deshalb, Schere, der Gesetzgeber hat Zeichen gegeben, hat auch bis zum Beispiel 15 Jahre, das Kind 15, dann ist er beauftragt. Und andere Zeichen, die in Büchern von Fiqh sind, dass das Kind, wenn er 15, dann ist er reif. Er versteht Khitab, aber in 15, der versteht die Absicht. Wenn er vor Allah ist, dann versteht er, wer Allah ist. Und versteht er, warum er betet. Also er versteht Al-Imtithal. Warum betet er? Und für wen betet er? Und was ist sein Ziel mit dem Gebet? Und was will er mit dem Gebet? Und was erwartet er ihn, wenn er betet? Solche Sachen, er versteht das nicht. Deshalb, obwohl er mit 13 oder 12 versteht, was Al-Khitab ist, und versteht die Erde, aber ist noch beauftragt. Es gibt auch der Verrückte, der jemand, der hat seinen Verstand verloren, ist auch nicht beauftragt. Jemand, der bärlich reif und versteht Al-Khitab. Das ist die Beauftragung. Es kommt ein das nur für beauftragt. Die Beauftragung, schon. Also, wir haben Definitionen jetzt verstehen, was raus aus den Definitionen, was rein bleibt, inshallah. Also, Imam Haramain sagt, die Urteile sind sieben. Allahs Worte in Bezug auf Taten, Beauftragen, ist ein Verlangen. Allah verlangt was für uns. Das ist Fiqh. Allah verlangt was für uns. Verlangt was von uns. Entweder tun oder nicht tun. Und das tun, entweder obligatorisch verpflichten oder nicht verpflichten. Das nicht tun auch obligatorisch, nicht obligatorisch. Was das tun, was obligatorisch ist, ist Al-Wajib. Und das tun, was nicht obligatorisch ist, ist Mustahab. Oder Mandu. Mustahab hat viele Worte, viele Synonyme. Mustahab, Mandu, Sunnah, Raghib, Al-Fadil. Das hat viele. Wir werden darüber reden, inshallah. Nicht tun. Obligatorisch Haram. Nicht obligatorisch Makruh. Makruh hat auch viele Bedeutungen. Selbstwissenschaftler, Imam Ahmed, Imam Malik, sagen manchmal, das ist für mich Makruh. Akrahu. Hadha al-fi'lu akrahu. Und der meint Haram. Der meint Haram mit Makruh. Das werden wir auch darüber sprechen. Wir wollen jetzt in al-Haramain, mit in al-Haramain diskutieren. Der Haramain sagt, die Urteile sind sieben. Die Urteile sind sieben. Erstmal habe ich eine Frage. Mubah. Mubah ist erlaubt. Also das ist kein Verlangen. Mubah. Mubah ist, du isst Brot, du gehst spazieren, du gehst schwimmen. Mach, tu oder tu nicht, das ist Mubah. Warum gehört Mubah? Diese Urteile. Warum? Warum gibt es? Mubah ist kein Verlangen. وباحث يغلط. Warum ist das gehört auch dazu hier? Warum geht es zu dem Urteil hier? Weil es kann auch zuweisen werden, wenn es ein Mittel zuweisen ist. Okay, das ist eine Antwort. Weil es kann auch zuweisen werden, wenn es ein Mittel zuweisen ist. Okay, das, wir sprechen jetzt über Wajib, Mubah für sich selbst. Mubah, du isst das Brot. Du gehst spazieren. Das ist Mubah erlaubt. Warum ist dieser Mubah erlaubt auch hier mit drin? Verlangen. Allah hat von uns nicht Mubah verlangt. Das ist kein Verlangen. Warum? Okay, überlegt. Ich gebe euch eine Minute zu überlegen. Überlegt, dass wir sollen diskutieren, warum Mubah auch. Wir sagen zu Usulit, warum habt ihr ein Mubah mit hier auf? Das ist kein Verlangen, das ist kein Urteil. Warum? Ja, okay. Okay, die Schwester sagt, zum Beispiel kann man Wasser kaufen oder nicht. Aber wenn man kein Wasser zum Wudu hat, muss man das Wasser kaufen, um die Wajib-Tat zu vollziehen, Gebet. Und so ist das Wasser kaufen, ist Wajib geworden. Okay, das ist, ich Mubah zwei Seiten. Mubah für sich selbst und Mubah für was anderes. Al-Mubah für was anderes, der nimmt Urteil von sein Ziel. Aber wir sprechen jetzt über Mubah, über für sich selbst. Das Wasser kaufen für sich selbst, nicht für was anderes. Gibt es ein Gebet, musst du dafür Wasser kaufen. Nur Mubah für sich selbst. Du gehst zum Supermarkt, kaufst Wasser, kommst nach Hause. Da ist Mubah, warum kommt das hier drin? Also überleg, ich gebe euch noch Zeit. Das ist wichtig. Und wenn jemand eine Antwort hat, sofort sagen, einfach sagen. Wir lernen vom Fehler, das ist klar. Also die Schwester sagt, die Tat, die Mubah ist auch eine Tat, die wir auftragen und sie benötigt deshalb ein Urteil. Gut, okay. Bis nah an die Antwort. Weil es Urteile gibt, die man nicht in die anderen Kategorien kommen könnte. Und daher hat man diese Karte mit aufgenommen. Okay, das ist die beiden sind. Wer Mubah gehört dazu, weil wir können nicht zu einem Käfer gehen und sagen, es ist Mubah fertig, erlaubt fertig. Wir sagen das zu einem Beauftragten, der lebt in diesem Leben und die ist für ihn Pflicht, die ist für ihn Haram, die ist für ihn Makruh, die ist für ihn Mustahab. Wir sagen zu ihm, das ist für dich erlaubt. Und wir können nicht zu jemandem, der nicht beauftragt ist, das ist für dich erlaubt. Das ist alles für dich erlaubt. Also das gehört dazu. Weil es gibt Zahl, die der Beauftragte tut. Müssen auch muss auch eine Kategorie sein. Und das ist Mubah. Also der Beauftragte, wir sagen ihm, das ist Mubah für dich. Saft ist Mubah für dich. Okay, Wein ist haram, aber Saft ist Mubah für dich. Wasser ist Mubah für dich. Das ist Mubah für dich und das ist Mubah für dich. Also das gehört dazu. Das gehört dazu. Und ich habe noch eine Frage. Zum Beispiel hier Mustahab habe ich ihn vergessen. Was macht Mustahab eigentlich da? Mustahab, der Beauftragte, macht er das, wird er belohnt, macht er das nicht, wird er nicht bestraft. Warum Mustahab gehört auch Beauftragung? Warum Mustahab? Ja, weil Allah uns dafür inshallah belohnt. Okay. Damit sich der Gläubige in seiner Ibadat verbessern kann. Okay, auch gut. Weil wir damit der Sünde folgen. Okay, das ist alles richtig, was er gesagt hat. Okay, meine Antwort ist, die Wissenschaftler haben Mustahab auch mit die Urteile, die Beauftragung eingeschlossen, weil der Beauftragte selbst hat selbst beauftragt. Der Beauftragte hat die selbst mit Mustahab beauftragt, weil er will, also wie die Schwester sagt, will mehr Lohn bekommen und weil er wird Sunna folgen, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wir lieben Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Das ist das. Mustahab, der Beauftragte selbst hat sich damit beauftragt. Also deshalb gehört dazu. Wir haben noch eine Viertelstunde. Sahih. Aber noch eine Frage, was Ibn al-Haramin sagt, die Urteile sind sieben. Al-Wajib, Al-Mustahab, Al-Haram, Al-Makruh, Al-Mubah, Al-Sahih, Al-Batil. Was macht das Sahih da und was macht das Batil da? Die Frage in den Haramin. Was macht das Sahih da? Was macht das Batil da? Ist das eine Beauftragung? Sahih, das ist gültig. Batil, ungültig. Was macht da in also hier wollen wir mit dem Haram diskutieren. Erstmal sagt er, die Urteile sind sieben. Und normalerweise, das ist auch ein Dars, die Urteile, es gibt zwei Arten von Urteilen. Es gibt Urteile, die beauftragen, Ahkam und Taklifiyah. Und es gibt hingestellte Urteile, Ahkam und Wada'iyah. Ahkam und Qisman. أحكام تكليفية وأحكام وضعية.